Liebe, das klingt wie ein Märchen und wär so schön. Ein Tag mit dir und der Liebe, wir wären ein Pärchen, wie ich's erseh. Mit allem Schönen würd ich dich verwöhnen, in ewige Zeiten dich immer begleiten. Ein Tag mit dir und der Liebe, das klingt wie ein Märchen und wär so wunderschön.